So, jetzt können wir endlich anfangen. Ich begrüße euch zur heutigen Podiumsdiskussion. Ich bin Sebastian Winter, arbeite hier an der Uni. Ich begrüße euch im Namen von Fast Forward. Das ist die Gruppe, die das hier organisiert hat. Zunächst will ich unsere drei Referenten vorstellen. Dazu zuerst eine kurze Erklärung. Justin Monday ist krank, konnte leider nicht kommen. Den Text, den er vortragen wollte, der wird online gestellt auf der Seite von Fast Forward, sodass er nachgelesen werden kann. Die Position, die er inhaltlich vertreten hätte, werden wir sicherlich dann in der Diskussion ein bisschen aufnehmen können. So. Ja, die Referentinnen, zuerst Frère Küsken, ganz rechts. Er ist Redaktionsmitglied. Ganz links. Ganz links. Vom Podium aus immer. Ja, von euch aus ganz rechts. Ist Redaktionsmitglied bei Gegenstandpunkt, hat zahlreiche Bücher geschrieben, vor allem zu Bildungs- und Schulsystemen, Jugendgewalt, Rechtsextremismus und sich darüber hinaus auch grundsätzlich mit der Kritik der bürgerlichen Gesellschaft und ihres Staates beschäftigt. Wobei er vor allem auf Kontinuitäten zwischen Faschismus und bürgerlicher Gesellschaft, bürgerlichem Staat abstellt. Und hier soll es ja heute grundsätzlich um das Verhältnis gehen von bürgerlicher Demokratie, demokratischem Nationalismus und dem faschistischen oder völkischen Nationalismus, wie ihn die Nazis vertreten. Ist das was Ähnliches, was Verschiedenes? Bernard Schmidt aus Paris ist freier Journalist und Arbeitsrechtler, wird hier vor allem bekannt sein durch Artikel aus der Jungle World, konkret LaborNet, wo er unter anderem über aktuelle Arbeitskämpfe in Frankreich und in Deutschland und deren Unterschiede zueinander schreibt. Und in Bezug auf das Thema des heutigen Abends wird er vor allem den Unterschied zwischen bürgerlich-demokratischem und faschistischem Staat analysieren mit der These, dass der Faschismus als eine negative Aufhebung des bürgerlichen Staates zu begreifen ist. Die Vertreterin von Top Berlin, direkt neben mir. Top Berlin ist eine politisch arbeitende Gruppe aus Berlin, auch praktisch arbeitende, Mitglied im Ums Ganze Bündnis, die versucht, die theoretische Kritik auch mit einer Praxis zu verbinden, was sicherlich für das Anliegen oder den Anlass dieser Veranstaltung sehr wichtig ist. Der Anlass ist natürlich morgen der ursprünglich geplante Nazi-Aufmarsch und die Gegenaktionen. Thematisch werden sich alle drei Vorträge um die Frage drehen, wie gesagt, ob der völkische Nationalismus der Nazis im Vergleich zu dem bürgerlichen der Demokraten dasselbe Spiel, bloß eine andere Liga darstellt, oder ob und wenn ja, er begrifflich anders gefasst werden müsste. Also wie ist es zu erklären, dass zum Beispiel hier am Steintor von der Stadt Hannover sehr große Fahnen aufgehängt sind mit Hannover steht auf gegen rechts? Oder also die Parteien, die Gewerkschaften, die CDU bis hin zur CDU sich ja gegen diesen Nazi-Aufmarsch ausgesprochen haben. Andererseits natürlich auch einen gewissen Nationalismus wieder mit ihnen teilen. Wie ist das? Ist da etwas Geteiltes, eine Gemeinsamkeit, Unterschiede? Was trennt sie, was haben sie gemeinsam? Letztlich berührt das natürlich auch die ganz praktische Frage danach, welche Reichweite breite Bündnispolitiken zum Beispiel gegen Nazi-Aufmärsche haben können. Der heutige Abend ist von so und so geplant, dass die drei Referentinnen jeweils kurze, möglichst nur 20-minütige, wenn ihr das hinkriegt, Referate halten. Anschließend haben wir dann jeweils kurz uns gedacht, 10 Minuten roundabout für Nachfragen. Richtig diskutiert werden soll dann möglichst noch nicht, so damit wir mit der Zeit hinkommen. Um 21 Uhr ungefähr machen wir dann einen Break, da ist dann eine Viertelstunde Pause zum Zigarette rauchen etc. Und danach, im zweiten Teil der Veranstaltung, der wird dann als Podiumsdiskussion ablaufen, natürlich unter Beteiligung des Plenums. Also da ist dann die Möglichkeit, die verschiedenen vertretenen Positionen aufeinanderprallen zu lassen, zu diskutieren, noch andere Positionen aus dem Publikum zu vertreten etc. Um 21.45 Uhr ungefähr wollen wir dann zum Ende kommen. So. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Also wenn jemand was dagegen hat, dass sein oder ihr Redebeitrag aufgezeichnet wird, sollte das irgendwie uns gesagt werden, dann kann man das sicherlich rausschneiden. Okay, so viel erstmal und dann übergebe ich das Wort Frau Küsken. Das ist schlecht. Geht so, ne? Bin ich hinten zu verstehen. Gut, ich habe 7 Thesen vorbereitet über Demokratie und Faschismus. In 20 Minuten lässt sich nicht sehr viel unterbringen. Das ist nachvollziehbar. Deswegen nur einige Akzente zu setzen. Was ich sonst noch über das Thema zu sagen habe, lässt sich meinen Publikationen, meiner Homepage und den Heften des Gegenstandpunktes entnehmen. Meine erste These. Faschisten, alte wie neue, sind weder das Produkt von Traditionen, noch sind sie das Resultat spontaner, individueller Einfälle. Faschisten, die Deutschen nach Weimar und die der jetzigen Republik ebenso wie die Faschisten oder Neofaschisten aus Frankreich, Italien, Dänemark, Rumänien und so weiter und so fort, sind enttäuschte Nationalisten. Sie sind von der Politik jener Staatsführung, unter der sie jeweils leben, enttäuscht. Das heißt, Faschisten rekrutieren sich zunächst mal hierzulande und in anderen europäischen Staaten aus zunächst tatsächlich braven Anhängern demokratisch-kapitalistischer Herrschaft, besitzen die Staatsbürgerschaft ihres Landes, sind stolz auf dieselbe und teilen zunächst, das ist der Ausgangspunkt, die zentralen Ziele der demokratisch-kapitalistischen Führung. Das bedeutet, sie sind erstens, wie auch ein Willy Brandt, ein Helmut Kohl, ein Schröder, eine Merkel, ein Lafontaine oder Fischer, erstens für Sicherung und Ausdehnung nationalstaatlicher Macht nach innen und gegen nationalstaatliche Konkurrenz nach außen. Erster Punkt. Zweitens sind sie Anhänger von ökonomischem Wachstum. Wachstum auf kapitalistischer Grundlage, einem Wachstum, auf dem Staatsreichtum basiert, jener Staatsreichtum, mit dem die politischen Führer der Nation Macht, Einfluss und Größe mehren wollen. Und drittens, dritte Abteilung des grundsätzlichen Einverständnisses, sie legen schwer Wert auf die Einheit des nationalen Volkes, das für sie so etwas wie die, ich nenne es mal, nationale Produktivkraft im weltweiten Ringen um Stärkung staatlicher Souveränität ihrer ökonomischen Grundlagen darstellt. Faschisten beginnen also ihre Karriere in Anführungszeichen als gute, brave, demokratische Nationalisten, denen ihr Stolz auf ihre Heimat und der Dienst am Vaterland, wie sehr vielen anderen Bürgern in diesen Breiten ebenfalls, schon so einige private Opfer wert ist. Das ist meine erste These. Meine zweite These. Aus dieser prinzipiellen Zustimmung zu demokratisch-kapitalistischen Staatszielen, Grundprinzipien, wird bei solchen Nationalisten in Demokratie dann eine Enttäuschung, erste These, enttäuschte Nationalisten, eine Enttäuschung, wenn beziehungsweise weil sie der Auffassung sind, dass die jeweils herrschende Politikerriege quer durch alle demokratischen Parteien die höchsten Ziele der Nation, eben die drei gerade genannten, in der Art und Weise, wie sie von demokratischer Politik verfolgt wird, verrät. Aus der Verratsdiagnose ziehen enttäuschte Nationalisten den Schluss, dass ihr, wie sie meinen, zu großem berufener Nationalstaat von den amtierenden Herrschern mindestens ruiniert, wenn nicht sogar dem Untergang preisgegeben wird. Und ihre Verratsdiagnose macht sich an drei Punkten fest, die parallel zu den gerade genannten drei Prinzipien demokratisch-kapitalistischer Staatsräson gestrickt sind. Sie entdecken zunächst einmal volksfremde Elemente. Kennt man. volksfremde Elemente, die die Volkseinheit untergraben und damit die Produktivkraft nationales Volk, Produktivkraft für alle Abteilungen an der Fabrikfront, an der Familienfront, an der richtigen Front und so weiter schwächen. Einst fielen unter diese volksfremden Elemente vor allem Bolschewisten und Juden, der sogenannte verjudete Bolschewismus, wie es die deutschen Nationalsozialisten genannt haben, der sich, obwohl, wie es die Faschisten behauptet haben, undeutsch im deutschen Volkskörper eingenistet hatte und eliminiert werden musste. Heute fallen darunter, unter die volksfremden Elemente, vor allem, aber nicht nur, die Ausländer. Das ist der erste Punkt der Beanstandung. Der zweite Punkt der Beanstandung, auf dem Sie Ihre Verratsdiagnose gründen, hält fest, dass der Staat sich hierzulande dem Kapital zu sehr unterwirft, dass er seiner Natur nach dem Kapital, das ja selber eigentlich kein nationales Interesse verfolgt, sondern ein privates Interesse an Gewinnvermehrung folgt, ein privatem Interesse an Gewinnvermehrung, womit auch immer, also mit welchen Produkten, wo auch immer und wie auch immer. Durchaus ist deswegen auch unter Faschisten das Urteil vom Vaterlandsverrat des Kapitals Mode geworden, obwohl es ganz woanders herstammt. Und drittens halten enttäuschte Nationalisten, dritte Begründung ihrer Verratstheorie, es für eine besonders widerliche Form von Vaterlandsverrat, dass ihre Heimat, ihre jeweilige Heimat, durch das Eingehen von Bündnissen mit nationalstaatlichen Konkurrenten beziehungsweise sogar ehemaligen Kriegsfeinden, ihr Höchstes, nämlich ihre nationale Souveränität, preisgibt, statt, wie sie es vom Nationalstaat verlangen und selbst in ihrer Programmatik formulieren, deren weltweite Durchsetzung als wichtigste und rein national formulierte und organisierte Aufgabe zu verfolgen. Meine These 2. Das sind die drei Punkte, mit denen Sie Ihre Verratstheorie begründen. Dritte These. Diese Verrats- und Untergangsdiagnose trifft jedoch die Staatsräson des demokratischen Kapitalismus in keinem Punkt. Es ist keine zutreffende Diagnose. Muss man mal festhalten. Auch jetzt wieder alle drei Abteilungen einmal durchgemacht. Nach wie vor steht nämlich hierzulande der Zweck Volkseinheit sehr weit oben auf der politischen Agenda aller demokratischen Volksparteien oder derjenigen, die es noch werden wollen, also die Grünen und die Linken. Der Bolschewismus, Kommunismus nach 1945, dieses Erbe des Faschismus haben sie erfolgreich fortgeführt, zählte zu den volksfremden Elementen. Das darf als zersetzende politische Kraft nicht geduldet werden. Ja, und die Ausländer, der aktuelle Punkt, nachdem der Kommunismus leider total erfolgreich oder ziemlich erfolgreich bekämpft worden ist. Und zu den Ausländern, bei den Ausländern gilt der Grundsatz, der ausländerpolitische Grundsatz, dass die hier im Prinzip nichts verloren haben, aus keinem anderen Grunde, weil sie Ausländer sind. Und wenn die Ausländerpolitik mal Ausnahmen macht, die sogenannten Gastarbeiterimporte aus den 50er und 60er Jahren oder die Green Card-Vergabe jetzt durch Schröder, dann machen sie das nur, um die in der Regel armen Leute mit fremdem Pass auch nur vorübergehend für nationale, in der Regel nationale ökonomische Zwecke auszunutzen. Die müssen dann hier, das ist ja kein großes Geheimnis, Drecksarbeiten erledigen, fungieren als Lohndrücker, stellen eine zusätzliche, noch billigere als ihre deutschen Arbeitskollegen und noch willigere, erzwungenermaßen noch willigere Arbeitsreserve dar. Zweiter Punkt. Zwar macht sich der demokratische Staat, das stimmt, was die Faschisten feststellen, zum Knecht des Kapitals und seines Wachstums. Deutlicher als in der gegenwärtigen Krise an den Staatsinterventionen abzulesen, geht es gar nicht zu begründen. Allerdings ist diese Knechtshaltung des bürgerlichen Staates gegenüber dem Kapital keineswegs uneigennützig. Es ist eine eigennützige Form der Unterwerfung. Der Staat weiß sich als der zweite zentrale Nutznießer weltweiter kapitalistischer Ausbeutungserfolge des nationalen Kapitals. Denn, ich habe es kurz angedeutet, sein Staatsreichtum, also alles, was er als Haushalt dann formuliert, hängt von nichts anderem ab, als von den Erfolgen dieser seiner kapitalistischen Lieblingsbürger. Mit Steuern und mit Staatsschulden partizipiert der bürgerliche Staat an den Privaterfolgen seiner Kapitalisten. Die Bündnispolitik schließlich, auch da muss ich sagen, ist was Richtiges in der Art und Weise, wie die Faschisten es charakterisieren, und was ganz Falsches. Die Bündnispolitik, der sich die europäischen Staaten und die USA nach 1945 verschrieben haben, Europäische Union, NATO, nur zwei Beispiele, relativiert in der Tat die nationale Souveränität jedes einzelnen Nationalstaats. Wohlgemerkt, relativiert, gibt nicht Preis. Die Faschisten machen aus der Relativierung die Preisgabe. Sie geben sie nicht preis, wofür übrigens alle Streitereien innerhalb der NATO, jetzt gerade wieder auf dem Gipfel, und innerhalb der EU den Beweis abliefern. Diese Streitereien drücken nichts anderes aus, als dass die Konkurrenz ums nationale Wohl der einzelnen Nationalstaaten innerhalb der Bündnisse keineswegs aufgehoben ist. Das Bündnis, was ist es in der Tat, oder die Bündnisse, was sind sie? Nicht Untergangsszenarien, wie es die Faschisten sagen, sondern die Nationalstaaten öffnen beispielsweise in der EU ihre inneren Grenzen, verstärken umgekehrt die Kontrolle all ihrer Außengrenzen gegen unerwünschte fremdstaatliche Grenzgänger, die man dann zum Teil aus dem Meer zu fischen hat. Sie stiften gemeinsam als Bündnis von Nationalstaaten Großkonzerne, der Airbus ist ein gutes Beispiel, und legen dann auch schon mal ihre militärischen Ressourcen zusammen, um mit gebündelter Militärmacht unschlagbar zu sein. In allen Fällen, und das ist festzuhalten, in allen Fällen will jeder beteiligte demokratische Nationalstaat von der Zusammenlegung seiner politischen, ökonomischen, militärischen Ressourcen mit anderen Kräften nur für sich profitieren. Nur für sich profitieren. These 4. Von Verrat, von Untergang des deutschen Nationalstaates namens BRD kann nicht die Rede sein. Was Neofaschisten an dieser Politik nicht passt, ich fasse es nochmal so zusammen in meiner vierten These, ist so etwas wie der Realismus der demokratisch-imperialistischen Politik der hiesigen Herrscher. Die herrschenden Demokraten führen sich auf als dem nationalen Wohl verpflichtete Realisten, dem auf nationale Erfolge erpichte Realisten weltweiter imperialer Politik. Der Realismus drückt sich in allererster Linie darin aus, dass sie wissen, dass heute ohne Bündnisse militärischer, politischer und ökonomischer Art für sie nichts läuft, dass sie ihre Ziele heute nicht, und das wäre ja die einzige Alternative, in Konfrontation mit den USA und dem Rest Europas durchsetzen können, folglich die eine oder andere Kröte im Bündnis schlucken müssen, Kompromisse eingehen müssen, Zugeständnisse machen müssen. Dafür aber, und dafür steht die gesamte Entwicklung Europas, vor allen Dingen Deutschlands nach 1949, dafür aber im Windschatten der Führungsmächte, gerade der NATO, also der Militärgroßmacht USA, aber auch im EU-Verbund, immer zugleich ihre nationalen Anliegen voranbringen können. Fünfte These, die das einlösen soll, Und die Ergebnisse der Politik der Nachkriegsdemokratie hierzulande sprechen in dieser Hinsicht für sich. Nach imperialistischen Maßstäben, an denen sich Deutschlands Führung nunmehr seit 60 Jahren misst, sie nennen es bloß ein bisschen anders, sie nennen es Freiheit und Sicherheit, hat der einstige Kriegsverlierer Deutschland eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Wie gesagt, nach diesen imperialistischen Maßstäben, damit niemand auf die Idee kommt, mir diese Maßstäbe zu unterstellen. Erstens, das nationale Wachstum hat Deutschland in diesem Bündnis mit erheblicher Dollarhilfe der USA in die erste Riege, vom Kriegsverlierer in die erste Riege kapitalistischer Nationalstaaten katapultiert. Er ist, glaube ich, immer noch Exportweltmeister und seine Währung, die Nachkriegswährung, die D-Mark, war so stark geworden, dass sie das Fundament des Euros abgegeben hat. Zweitens, politisch, das war jetzt erstmal ökonomisch, politisch redet Deutschland im Club der Mächtigen, der G7, ein Wörtchen mit und versucht mit der Waffe Europa, mit der Waffe des Bündnisses Europa, daraus durchaus gegen die USA aus dem Wörtchen ein Wort werden zu lassen und ist, wie jedermann weiß, hierzulande auch inzwischen heftig mit Waffen an allen Fronten, an allen Kriegsfällen, sofern sie von der USA und der NATO angeleiert worden sind, dabei. Drittens, es sind auch alle revanchistischen Ziele, die sich Deutschland in die Präambel des Grundgesetzes mit dem Wiedervereinigungsgebot, in purer Revanchismus, reingeschrieben hat, alle revanchistischen Ziele sind aufgegangen. Mit der Einverleibung der DDR hat sich Deutschland um einen kompletten Staat mit Land und Leute einverleibt und damit zu neuer Größe in Europa sich aufgebaut. Und auf der anderen Seite ist auch der hegemoniale Zugriff auf Osteuropa und die Ressourcen dort und die geostrategische Bedeutung Osteuropas nicht von schlechten Eltern. Viertens, vierter Punkt der Erfolgsbilanz, da werde ich sicherlich hier auf einigen Widerstand stoßen, aber darüber können wir dann diskutieren. Bei all dem ist das nationale Volk leider in seiner übergroßen Mehrheit ganz bei der Sache, ganz bei dieser nationalen Sache und hat sich weder durch Arbeitslosigkeit, die Zahlen muss ich euch nicht sagen, weder durch Hartz IV, also durch Sozialstaatsabbau, weder durch forcierte Ausbeutung, Reallohnsenkung und Mindestlöhne, noch durch Zerstörung der Umwelt, strahlende Atommeiler, ruinierte Lebensmittel und Pandemieaussichten und schließlich auch nicht durch Krisen und Kriege von seiner im Prinzip guten Meinung über Deutschland und seinen wechselnden demokratischen Führern abbringen lassen. Die Wahlen belegen das. Sie sind deswegen auch von den Politikern immer daraufhin begutachtet, wie viel haben eigentlich teilgenommen. Das ist schon eine merkwürdige Sache. Da konkurrieren sie im Wahlkampf und nachher fragen sie, wie hoch war eigentlich die Wahlbeteiligung. Das ist ein Barometer für Zustimmung des Volkes, für Gehorsam des Volkes, für das Mitmachen des Volkes, nicht nur das Theoretische und Praktische, sondern auch Praktische bei dieser Sache. Naja, und wenn man die FAZ von heute aufgeschlagen hat, dann findet man die Bestätigung, 60% der Deutschen sind stolz, Deutsche zu sein. Eine Umfrage von der Identity-Stiftung, was immer was auch sein mag. Der Name verheißt nichts Gutes. Sechste These und vorletzte These. Enttäuschte deutsche Nationalisten, die ihre Vaterlandsliebe heute als Partei, NPD, DVU, REPS, mit all dem, was an sonstigen Kameradschaften und so dranhängt, gegen demokratische Volksparteien ins Feld führen, sind gerade wegen dieser nach imperialistischen Maßstäben, die sie ja auch teilen, Erfolgsbilanz des Nachkriegsdeutschlands allgemein unglaubwürdig. Ganz im Unterschied übrigens zu Weimar, wo die deutschen Nationalsozialisten mit dem Verweis auf territoriale Einbußen, Reparationspflichten, Ausstoß aus dem Völkerbund, einer aufmüpfigen Arbeiterklasse, von Kommunisten aufgehetzten Arbeiterklasse, volksfremden Elementen und all dem, was gestandene Nationalisten noch als nationale Schmach empfinden, Punkte machen konnten. In Weimar konnten sie damit Punkte machen. Da hat der Weimarer Staat, die Weimarer Demokratie, nach diesen nationalistisch-imperialistischen Maßstäben schlecht dargestanden, im Unterschied zu heute. Die imperialen Erfolge des demokratischen Kapitalismus müssen heute als Erklärung der, jetzt mache ich mir wieder wenig Freunde, als Erklärung heute für die Misserfolge der Neofaschisten in ihrem Bemühen, das bitte ich nicht zu vergessen, in ihrem Bemühen, an die Macht zu kommen, das wollen sie ja, gewertet werden. Die politische Verfolgung der NPD durch die demokratischen Kräfte, herrschenden Kräfte, die die Neofaschisten als unliebsame Konkurrenz im Konzert der demokratischen Parteien nicht haben wollen, diese politische Verfolgung, da muss ich nichts weiter zu sagen, tut ein Übriges. Und nur dort, wo moderne Faschisten, die gibt es, man lese ihre Publikationen, moderne Faschisten, ich kann aus den Programmatiken zitieren, da werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Da könnt ihr nicht unterscheiden, sind jetzt Grüne, Sozis, die Linkspartei oder die CDU. Ich habe solche Sachen in der Universität mit meinen Studenten gemacht. Von 15 Zitaten der NPD haben sie 13 den demokratischen Parteien zugeordnet. Und nur zwei, die klangen ein bisschen hitlerisch, da war es klar. Also nur dort, wo moderne Faschisten in ihrer politischen Programmatik Anleihen beim Realismus der demokratischen bürgerlichen Politik machen, da haben sie Aussicht auf Teilhabe an der Macht, zum Beispiel in Koalitionen, Italien und so weiter. Dadurch werden sie dann auch, wenn sie solche realistischen Anleihen gemacht haben, für größere Teile des Volkes wählbar. Kein Wunder, wo sie dann von der demokratischen Konkurrenz, man schaue sich das in den übrigen europäischen Staaten einmal an, von der demokratischen Konkurrenz, die natürlich ihre eigenen programmatischen Fortschritte in bestimmte Richtungen machen, kaum noch zu unterscheiden sind. Meine letzte These, linke Antifaschisten. Linke Antifaschisten, ich sage es mal richtig, in aller, meine ich, notwendigen Härte. Und das ist keine konstruierte Polemik, sondern ich meine das wirklich so. Und da müssen wir dann drüber streiten. Linke Antifaschisten führen sich zurzeit zumeist immer noch als Hilfstruppen des offiziellen demokratischen Antifaschismus auf, das heißt als Reinigungspersonal der Demokratie, das diese Herrschaftsform von braunen Flecken säubern will. Auch wenn Sie es selber ganz anders sehen. Der Schluss meiner Analyse, mein Schlusswort heißt, wer den Faschismus bekämpfen will, der muss ihren Sumpf, den Nationalismus, eingeschlossen im Nationalismus immer der Rassismus, in Führung und Volk, in der Demokratie zum Gegenstand seines Protestes machen. Und wer das will, der hat sich gleich von vornherein anders aufzustellen. Eben nicht als bornierter Antifaschist, als Teil dieses Reinigungspersonals, sondern als Kritiker des Kapitalismus und der zum Kapitalismus zwangsläufig dazugehörigen demokratischen Herrschaft. Das war's. Ich habe die Thesen, ein paar Mal habe ich die Thesen abgedruckt. Ich kann sie hier vorne hinlegen. Wer Interesse hat, kann sich das nachher holen. Gibt es mal weiter? Also es gab auch die... Es gab auch, es gab auch die Überlegung, sowieso die Texte, die Skripte der Vorträge hinterher sowieso ins Netz zu stellen. Das ist aber noch nicht ganz geklärt. Aber insofern werden die dann auch erreichbar. Wir hatten uns das jetzt so gedacht, dass wir jetzt kurz Zeit für Nachfragen haben, damit die Vorträge nicht so ganz nahtlos aneinander anschließen. Ich würde aber darum bitten, jetzt noch nicht das groß zu diskutieren, sonst dauert das zu lange. Dafür haben wir dann in dem zweiten Teil ausgiebig Zeit, was sicherlich ja notwendig ist. Genau, also sind jetzt einfach kurze Nachfragen. Ja. Aber ich bin auch so zu verstehen, oder? Ja. Also wir haben auch ein Saalmikrofon, weil wenn man von hinten redet, ist das manchmal schon schwerer zu verstehen, als wenn man von vorne redet. Ja, okay. Nee? Sonst machen wir einen geschlossenen Diskussionsblock am Schluss. Ja, also wir machen, genau. Dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit dem Vortrag von Werner Schmid. Okay, also zunächst, ich denke, dass Frerk in einer Hinsicht ein richtiges Schlaglicht auf die Situation geworfen hat, auf einen Teilaspekt, das... Ach so, ja, sorry. Hier ist auch... Oder? Ja. Ich glaube, dass Frerk tatsächlich einen Teilaspekt des Problems oder des Phänomens, das wir heute Abend besprechen, richtig beleuchtet hat, insofern als er ein richtiges Schlaglicht geworfen hat auf die teilweise zum Teil bestehende Arbeitsteilung zwischen, ich fasse es mal in eigenen Worten zusammen, zwischen rechter Realpolitik und rechtem Fundamentalismus sozusagen, was er eigentlich beschreibt, mit anderen Worten ausgedrückt, ist die konformistische Revolte, die darin besteht, eigentlich Ideologieelemente und Ansprüche der Herrschaft an sich selbst und an ihre Bürger und Ansprüche, die die Bürger im Glauben an die gute Herrschaft, an diese Herrschaft richten, dass die sozusagen aufgenommen und überspitzt werden und sozusagen gegen ihre Urheber gerichtet werden. Ich glaube aber, dass das nur einen Teilaspekt richtig beleuchtet, insofern als ich in die Diskussion gern bringen möchte, den Aspekt, dass es den Faschismus mit großem D oder die Faschisten mit großem D so nicht gibt, sondern dass es sich um ein in sich heterogenes und plurales Phänomen handelt. Ein Phänomen, das sich insofern historisch eingrenzen lässt, als es historisch geronnene faschistische Herrschaftsmodelle gibt, die aber meines Erachtens in Bezug auf die Programmatik und die eigenen Ansprüche dessen, was heute im weiteren Sinne faschistische, narzisstische, rechtsextreme Kräfte, was deren Programmatik heute ausmacht, sind diese Herrschaftsmodelle zum Teil wiederum überholt, weil diese Kräfte selber über ihre aus ihrer eigenen Sicht historisch gescheiterten Modelle gerne hinausgreifen möchten. Ich denke, es gibt keinen einheitlichen Nenner, auf den diese Kräfte zu bringen sind, sondern sie sind sowohl in sozialer, klassenmäßiger Hinsicht, was die Zusammensetzung ihres Publikums, an das sie sich in der Gesellschaft wenden, als auch in programmatischer Hinsicht sehr heterogen. Umberto Eco, der italienische Schriftsteller, hat mal ein Bild benutzt und gesagt, es ist wie wenn man eine Sequenz nimmt, wo man eine Melodie, eine Tonfolge A, B, C hat und dann eine Tonfolge B, C, D und eine Tonfolge C, D, E, eine Tonfolge D, E, F und so weiter. Wenn man jede isoliert betrachtet und für sich nimmt und neben eine andere Sequenz hält, dann scheinen die zunächst kaum Gemeinsamkeiten zu haben. Erst wenn man sie aneinander legt und die Struktur, die Aufbaustruktur betrachtet, dann ergibt sich sozusagen ein gemeinsames Muster, ein gemeinsames Bild. Und das hat er auf den Faschismus zu übertragen versucht. Ich glaube, dass das ein richtiger Aspekt ist, insofern als tatsächlich, wie schon betont, diese Bewegungen gemeinsame Strukturelemente aufweisen, nämlich die der rechten Opposition, sozusagen der konformistischen Revolte gegen die bestehende Ordnung, dass diese Kräfte aber wesentlich heterogener sind, als es die Benutzung des Begriffs der Faschismus oder die Faschisten suggeriert. Und da auch meine Redezeit sozusagen begrenzt ist, versuche ich es zu schematisieren. Und in meinem Schema würde ich sagen, es gibt mindestens zwei Pole. Dessen, was faschistische, profaschistische, postfaschistische, postnazistische, rechtsextreme, rechtspopulistische, welche immer Begriffe ihr dafür benutzen möchtet, heute ausmacht. Wir haben auf der einen Seite ein Modell oder eine Vielzahl von Modellen, die man auf den Nenner bringen könnte, verschärfendes Korrektiv zum Konservativismus oder verschärfendes Korrektiv zum Herrschaftsmechanismus des Systems innerhalb des bestehenden bürgerlichen Systems. Ich erkläre mich. Es gibt selbstverständlich innerhalb des bestehenden Systems eine gesellschaftliche Hierarchie, die zunächst auf ökonomischer Ungleichheit und ökonomischer Ausbeutung beruht, die aber gleichzeitig Integrationsangebote für die Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, für die mit dem richtigen Pass ausgestatteten Menschen macht, weil zum Beispiel bestimmte Jobs für Menschen inzwischen nicht mehr unbedingt mit deutschem, sondern mit EU-Pass, mit europäischem Unionspass reserviert sind, weil in der ethnischen oder ethnisierenden Segmentierung des Arbeitsmarkts bestimmte Jobs eher für weiße oder bestimmte andere Jobs, in der Regel schlechter situierte Jobs, eher für in Anführungszeichen nicht weiße vorgesehen oder reserviert sind und so weiter. Nun haben wir eine bestimmte Zahl von Kräften, die diese Hierarchie aufgreift, aber zu radikalisieren versucht, indem sie sagt, in dem bestehenden, das ist ein bisschen in dem Wechselspiel von konsequenterer oder weniger konsequenter Realpolitik oder Oppositionspolitik, die Freyrk beschrieben hat. Es gibt sozusagen Kräfte, die das aufzubrechen und zu radikalisieren versuchen, indem sie sagen, es wird immer noch zu viel hergegeben für Menschen, die in dieses Raster eigentlich nicht reinpassen oder in dieser Hierarchie unten sein sollten. Und diese Kräfte nehmen sozusagen einen Standpunkt ein, indem sie von oben argumentieren und zu sagen, Leute, die in diesem System unten zu sein haben, die keine Ansprüche hier anzumelden haben, die entweder nicht hier auf diesem Staatsgebiet zu sein haben, nach geltendem Recht oder nach unserer politischen Vorstellung, oder die, wenn sie hier sind, als Asylsuchende zum Beispiel, die keine Ansprüche sozialer Art zu stellen haben, die haben immer noch zu viel Rechtsgarantien, die ihnen eingeräumt werden. Das ist ein Modell, was sich als verschärfendes Korrektiv zu Wirtschaftsliberalismus oder politischem Konservativismus begreifen lässt, dass die bestehende Ordnung nicht nur nicht in Frage stellt, sondern versucht, ihre Auswirkungen gegen die, die am unteren Rand sind oder die am äußeren Rand der dominierenden Staaten sind, das heißt zum Beispiel Leute, die aus den ärmeren Staaten hierher in die reichen Metropolen zu kommen versuchen und die es nach Meinung dieser Leute nicht schaffen sollen, also die versucht, diese Abschottung nach unten und nach außen zu verschärfen. Das ist zum Beispiel das Modell der nordeuropäischen sogenannten Fortschrittsparteien, beachtet die dicken Anführungszeichen, die ich darum benutze, die sozusagen historisch eine der älteren Varianten rechtsextremer oder rechtspopulistischer Parteien in Europa sind, eine der älteren erfolgreichen Varianten. Die norwegische sogenannte Fortschrittspartei war vor 2 Jahren die stimmenstärkste Partei in den Umfragen, bis auf 30%, ist inzwischen wieder etwas zurückgefallen, ist aber zumindest in der Lage, potenziell die zweitstärkste Partei hinter der norwegischen Sozialdemokratie zu werden. In Dänemark haben wir eine sehr starke sogenannte Fortschrittspartei gehabt in den 70er Jahren, die dann zurückgegangen ist, die sich gespalten hat, deren Folgemodell, eines der beiden Folgemodelle, die dänische Volkspartei, die DFP, heute die dänische konservativ-liberale Regierung des künftigen NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen toleriert. Das heißt, sie ist Bestandteil der parlamentarischen Mehrheit, die diese Regierung unterstützt, ohne selbst Ministersessel einzunehmen. Das sind also Kräfte, die stark eine Anti-Steuer- und Anti-Sozialstaats-Programmatik haben. Das heißt, die sagen, da gibt es Leute, die stehen entweder unten in diesem System, die haben da unten zu sein, oder die stehen außerhalb und kommen von außerhalb der reichen Länder hier rein und stellen Ansprüche, zum Beispiel als Flüchtlinge, als Asylsuchende oder als Immigranten, die uns zu viel kosten. Und wir argumentieren sozusagen von oben, von den Leuten, die in dieser Hierarchie entweder oben sind oder die eigentlich oben zu sein haben, weil wir den richtigen Pass haben, die also das Recht haben, Ansprüche zu stellen und sagen, diese Abschottung hat gefälligst stärker ausgeführt zu werden. Das ist ein Modell. Das zweite Modell, das ich davon unterscheiden würde, oder der zweite Pol, ist der Kräfte, die sich zumindest subjektiv oder deren Anhänger, die Anführer sind vielleicht zynisch, das heißt, die Anführer wissen vielleicht, was ihre Funktion im bestehenden System ist und spielen mit Programmpunkten, um Anhänger zu werben, aber deren Anhänger subjektiv in Rebellion gegen das System sich fühlen, deren Anhänger sich als Kraft, als Bestandteil einer Systemopposition oder Fundamentalopposition fühlen. Ob sie das wirklich sind, ist eine andere Frage, auf die ich nachher zurückkommen werde. In jedem Falle fände ich es falsch, zum Beispiel Kräfte wie die Dänische Volkspartei und die NPD. Die NPD und die inzwischen mehr oder weniger verblichene Schill-Partei, die italienischen Regierungspostfaschisten und die Freien Kameradschaften auf einen Nenner zu bringen, weil ein wesentlicher Bruch dabei übersehen würde, weil wir tatsächlich Kräfte haben, die subjektiv von der Anspruchshaltung ihrer Anhängerschaft her sich als Opposition gegen das herrschende System begreifen. Ich glaube, ein wesentlicher Bruchpunkt ist, dass diese Kräfte sagen, Freyrk hat es angedeutet in seinem Vortrag, als er sozusagen von volksfremden Elementen auch in der Herrschaft gesprochen hat. Das heißt, der grundsätzliche Ansatz ist zu sagen, es gibt Elemente, gegen die die Nation im Interesse der eigenen, zu denen wir gehören, als die, die von Geburt an hier Ansprüche zu stellen haben. Also es gibt Kräfte in diesem System, die Herrschende sind, die aber eigentlich diese Interessen verraten, wie Freyrk es genannt hat, und die eigentlich sozusagen auch nicht dazu zu gehören hätten, obwohl sie heute ganz oben stehen. Das heißt, die Abschottung, die da gepredigt wird, ist im Unterschied zu der vorgenannten Variante von rechtsextremen, rechtsoppositionellen Kräften, ist nicht nur eine Abschottung gegen unten. Das heißt, Leute, die hier zu sein haben, aber das Maul zu halten haben und sonst keine Rechte, denen sonst keine Rechte zu gewähren sind. Das ist auch nicht nur eine Abschottung gegen außen, das heißt gegen Leute, die aus den ärmeren Ländern zum Beispiel versuchen könnten oder versuchen, in die reichen Länder zu gelangen, sondern das ist eine Rundum-Abschottung, insofern als sie auch die Abschottung gegen Kräfte, die im Moment oben oder an der Spitze des Systems stehen oder als solche gesehen werden, einschließt. Ein wesentlicher ideologischer Kitt, der dafür sorgt, dass solche rechte Fundamentalopposition, zumindest im Diskurs, ob diese Kräfte wirklich Fundamentalopposition sind oder eine reale Funktion im System haben und auch geduldet werden, ist eine ganz andere Frage, die von politischen Konjunkturen abhängig ist. Oppositionsstrategien können ja auch in die Strategie der Herrschenden eingebaut werden. Zum Beispiel gab es in Italien die Phase der sogenannten Strategie der Spannung, wo man auch Rechtsterrorismus und faschistischen Terror eingeplant hat als Mittel, um die Herrschaft zu stabilisieren, weil der rechte Terror Angst und Schrecken verbreiten sollte und zum Teil auch versucht wurde, ihn mit dem sogenannten linken Terror zu identifizieren, also diesen realen faschistischen Terror sozusagen der progressiven Systemopposition in die Schuhe zu schieben. Aber zumindest vom subjektiven Anspruch her ist der Anspruch hier, wie gesagt, der Abschottung rundum, nach unten wie nach oben, gegen wesentliche Bestandteile des Herrschaftspersonals, wenn nicht des Systems selbst. Und das funktioniert mittels eines wesentlichen Elements der Verschwörungstheorie. Das heißt, der Verschwörungstheorie, die besagt, dass auf nicht sichtbare Weise, auf geheime Weise die Ideologie sich anbietet, vermeintlich zu erklären, finstere Kräfte, verschwörerische Kräfte, volksfremde Komplotte, die bereits die Herrschaft in diesem System ausüben. Diese Verschwörungstheorien haben ihre historischen Vorläufer. Das ist sicherlich eine der wesentlichen Funktionen, die der Antisemitismus historisch bekommen hat ab dem späten 19. Jahrhundert. Das ist allerdings nicht die einzige Verschwörungstheorie in Frankreich. In Deutschland kennt man das heute weniger. In Deutschland wird das eher folkloristisch oder exotisch wirken. Aber in Frankreich, in der extremen Rechten, gibt es bis heute einen starken Verschwörungsdiskurs über zum Beispiel die Rolle der Freimaurer. Die Freimaurer waren also ein bürgerlicher Geheimbund in Opposition zur Monarchie. Freimaurer, was waren ursprünglich tatsächlich im Wortsinne Maurer? Das waren die Leute, die gotischen Kathedralen gebaut hatten. Das waren die Facharbeiter ihrer Zeit ab dem 13. Jahrhundert, die späterhin ab dem 18. Jahrhundert auch Revolutionäre der Aufklärung verpflichtete Geheimbünde gegründet haben. Diese Bünde gibt es heute noch. Die organisieren heute einen Teil des politischen Personals des Bürgertums, einen Teil der Elite. Das ist tatsächlich so. Allerdings ist es nicht so, dass diese Leute deswegen Macht hätten, weil sie in diesen Freimaurerlogen wären, sondern es ist in der Regel umgekehrt. Diese Logen rekrutieren einen Teil des politischen Personals, damit man sich unter sich, abgeschottet von der Öffentlichkeit, treffen kann. Das heißt, unter dem Vorwand, irgendwelche Rituale zu betreiben, die vom Muster her wie religiöse Rituale aufgebaut sind, aber die einer Aufklärungsphilosophie verpflichtet sind. Unter dem Vorwand kann man eben sozusagen auch Absprachen treffen, wo man mal unter sich ist. Aber sozusagen, es gibt bis heute einen starken rechtsextremen Diskurs, der versucht, darüber das Funktionieren von Herrschaft zu erklären. Das heißt, es gibt tatsächlich das subjektive Element der Rebellion, der konformistischen Rebellion gegen Herrschaft oder der konformistischen Rebellion gegen das Geld oder die das Geld haben, gegen die Finanz, die aber dasselbe Strickmuster benutzt, wie das, was ich vorher die Abgrenzung gegen unten oder die Abschottung gegen unten und außen genannt habe. Das heißt, das Rekurrieren auf Geburt oder auf eine angeborene Ungleichwertigkeit der Menschen, um zu sagen, die, die uns kontrollieren und die auf geheime, irgendwie erklärbare Art und Weise die Herrschaft über uns ausüben, die sind es von ihrer Geburt her nicht wert, diese Herrschaft über uns auszuüben, weil das sind sozusagen nicht die eigenen, die nationalen, sondern das sind volksfremde Kräfte. Da schließe ich an Freyrk an, nur finde ich es wichtig, diesen Unterschied einzuführen. Die Frage ist, wie die Alternative dieser Kräfte aussieht. Wie gesagt, es gibt historische Modelle, die allerdings auch historisch gescheitert sind und sei es nur aufgrund eines verlorenen Krieges. Und ich glaube, es ist eine Minderheit unter diesen Kräften, die tatsächlich eine Wiederholung historischer Elemente anstrebt. Das sind vielleicht nicht mal unbedingt die intelligenteren unter ihnen. Ich glaube aber, dass es eines der großen Schwierigkeiten der heterogenen Strömung der extremen Rechten gerade darin besteht, sich einig zu werden über das, was die Essenz dieses Modells ausmachen soll. Denn eines der wesentlichen Merkmale des Faschismus im ganz weiten Sinne, also Faschismus, Neofaschismus, Rechtspopulismus, Neonazismus, eines der wesentlichen Strukturmerkmale ist, dass sie sich gar nicht einig werden können über das, was die Essenz dieses eigenen ausmacht, dass es gegen das andere, das entweder schon oben ist und schon das System ausmacht oder was noch außen und noch unten ist, also was die Essenz dieses eigenen, die es gegen dieses Fremdinteresse zu verteidigen gilt, ausmacht, das ist höchst umstritten. Ich nehme eine relativ erfolgreiche, im Moment etwas weniger, vor 10 Jahren etwas stärker erfolgreiche, vor 10 Jahren sogar sehr erfolgreiche rechtsextreme Partei, den französischen Front National. Wenn man das genau aufdröselt, dann findet man, dass da ganz unterschiedliche historische Traditionsstränge sich sozusagen zusammengewurschtet haben, die eigentlich in dem, was das den Kern ihrer Ideologie ausmacht, sich eigentlich gar nicht einig sein könnten. Die sind sich nur über eines einig, wir leben in einem Land, was von fremden Interessen dominiert wird und wir müssen diesem Eigeninteresse wieder zur Geltung verschaffen. Was aber dieses eigene ausmacht, darüber wird sich ein katholischer Fundamentalist, der sagt, Frankreich ist christliches Abendland und kann nur zu seiner Identität zurückwerden, wenn es wieder urkatholisch wird. Darüber wird dieser christliche Fundamentalist sich mit den neuheidnischen Rassebiologen nie einig werden, denn der neuheidnische Rassebiologe, der eine zweite wichtige ideologische Grundströmung ausmacht, hat einen fundamental anderen ideologischen Ansatz, weil zu dessen ideologischem Ansatz gehört, zu sagen, das Christentum ist bereits Bestandteil der Malaise des Übels, das über die europäische, indoeuropäische Kultur, wie er sich ausdrückt, wenn er hereingebrochen ist, weil das Christentum erstens vom Judentum abstammt, also eigentlich ein fremdrassiger Fremdkörper in der europäischen Kultur ist und zweitens, weil alle monotheistischen Religionen die prinzipielle Gleichheit der Menschen vor einem einzigen Gott predigen, also, wie der neuheidnische Rassenbiologe sagen würde, schon eine Vorstufe, weshalb das Christentum oder das Christenjudentum, wie Sie sagen, schon eine Vorstufe zum Sozialismus und zum Kommunismus darstellt und schon sozusagen eine Wurzel des Übels angelegt hat. Das heißt, was ideologisch die Essenz ausmacht, ist schon umstritten. Nichtsdestotrotz gibt es verschiedene Formen von Machtübernahme, zu denen es gekommen ist, wobei selbst wenn man sich den historischen Nationalsozialismus anguckt, diese unterschiedlichen ideologischen Strömungen koexistierten und sich untereinander zum Teil erbittert bekämpften. Es gab also die Leute, die das deutsche Christentum predigten, das heißt, die sagen, man muss das Christentum nur stärker germanisieren und natürlich betonen, dass das Christentum strikt von irgendwelchen jüdischen Wurzeln abzuschneiden ist. Es gab umgekehrt zum Beispiel bei der SS Leute, die dieses rassebiologische Neuheidentum ganz stark propagiert haben. Aber es gab, meines Erachtens gibt es 3 Gegenmodelle zu dem, was sozusagen Faschisten bürgerlicher Herrschaft, die sozusagen in den liberalen Formen, also Verfassungsstaat, Rechtsstaatlichkeit, Vertragsgarantie durch eine gewisse Rechtsstaatlichkeit ausmacht, die diese sozusagen historische liberale Konstitutionsform des Kapitalismus ersetzen sollen. Das ist erstens, der Militärputsch ist in hochentwickelten Gesellschaften mit hochentwickelter Arbeitsteilung nicht unbedingt praktizierbar, weil man sozusagen Leute, wenn eine gewisse intellektuelle Komponente in der Lohnarbeit, in der abhängigen Arbeit, in der Ausbeutung vorhanden ist und die Leute ein bisschen motiviert sein müssen zur Arbeit, weil man die Leute nicht unbedingt mit dem Gewehrkolben zur Arbeit prügeln kann. Also Militärputsche sind eine zweifelhafte Geschichte sozusagen als Herrschaftsmodell, weil es irgendwo an der Legitimität fehlt. Es gibt den Modell, was eigentlich der historische Kern des faschistischen Modells in Italien das als Ausgangsmodell war, aber auch in Spanien und in Portugal und unter dem Vichy-Regime in Frankreich, was man nur mit Einschränkungen als faschistisch bezeichnen kann, weil es eigentlich eher ein traditionalistisches, also das Vichy-Regime war insofern faschistisch, als es faschistische Parteien gab und als es eine Kooperation, eine enge Kooperation, die Kollaboration mit Nazi-Deutschland gab. Vichy war aber eigentlich kein Faschismus, der zum Fluchtpunkt sozusagen gelangt war im engeren Sinne. Vichy war eher eine traditionalistische Diktatur der Armee und des Klerus mit faschistischen Parteien, die sich da betätigten, aber die zum Teil auch in Opposition zur Herrschaftselite in Vichy standen. In Vichy hat es nie eine Einheitspartei gegeben, das haben sie nie hinbekommen und die Parteien erkämpften sich erbittert untereinander. Was es aber in Vichy gab und in Italien auch gab, war das Modell des korporatistischen Ständestaats. Das heißt, das Versuch, die Widersprüche, die Klassenwidersprüche, dass modernen Kapitalismus, die im modernen Kapitalismus zum Tragen kommen und ihren Ausdruck finden, entweder ihren institutionalisierten Ausdruck durch ein Kräfteringen, ein institutionalisiertes, ritualisiertes Kräfteringen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern oder die auch manchmal zum Clash führen, wie zum Beispiel im Mai 1968, nicht nur, aber auch in Frankreich und kurz darauf in Italien. Also der Versuch, das, was man am Kapitalismus nicht haben möchte, nämlich das Austragen der Klassenwidersprüche durch offenes Artikulieren können von widerstreitenden Interessen, das auszuschalten durch eine Rückkehr zu dem, was davor war. Nämlich die Zünfte als Organisationsform von Arbeit und von Beruf, in die das Individuum zwangsweise eingeschlossen ist. Und wo es keine Konfrontation zwischen Arbeit und Kapital gibt, sondern wo Arbeit und Kapital gemeinsam in einer auf Berufsgruppen basierenden Ordnung zwangsorganisiert sind. Und dann gibt es als drittes Modell, ich sag mal, den deutschen Nationalsozialismus, der eigentlich auch aus dieser faschistischen Gussform ursprünglich kommt, also der auch aus diesem faschistischen Elan der 20er Jahre als Angriff von rechts sozusagen gegen die bürgerliche Demokratie kommt, der aber sozusagen sich anders entwickelt hat, der sozusagen der totalitäre Massenstaat ist. Ich mag den Totalitarismusbegriff eigentlich nicht, weil er von bürgerlichen Ideologen benutzt wird, um zu behaupten, es gäbe Gemeinsamkeiten zwischen dem Marxismus mit oder ohne seiner stalinistischen Form und dem Faschismus. Das halte ich für absoluten Humbug. Ich benutze den Begriff aber so, wie Mussolini ihn benutzt hat. Also Totalitarismus sind von totaler Staat, der einen totalen Zugriff hat, der auch die Massen mobilisieren kann. Das ist ein Versuch, sozusagen den bürgerlichen Staat aufzuheben, aber unter Rückgriff auf eine Massenbewegung. Das heißt sozusagen, den Staat zwar einerseits mit allen Gewaltmitteln, mit allen extremen Gewaltmitteln, die nicht mehr auf die Beschränkung des bürgerlichen Verfassungsstaats stoßen, auszustatten, andererseits ihn aber zum Teil zurückzunehmen in eine Gesellschaft, die ständig mobilisiert wird, aber mit einer Vorstellung von Gesellschaft natürlich nicht von der Aufhebung des Staates zugunsten von weniger Herrschaft, sondern der Aufhebung des Staates in das Wolfsrudel. Das heißt, die Gesellschaft, die sich selber organisiert, in einer naturwüchsigen Form wie das Wolfsrudel, in dem auch alle Gesellschaftsmitglieder sich erkennen, das heißt, sich auch ohne Vermittlung über bürgerliches Recht, über Vertragsformen, über gesetzförmig festgelegte Herrschaftsformen, dass sie sich sozusagen naturwüchsig wiedererkennen, jeder in seiner Rolle mit dem Leitwolf an der sozusagen naturgemäß an der Spitze des Rudels. Insofern sind, glaube ich, in diesen Herrschaftsformen oder in diesen Ansprüchen an Herrschaftsformen, die man errichten möchte, schon Versuche, sozusagen die bürgerliche Herrschaft zu überwinden, aber natürlich nach rückwärts zu überwinden oder im negativen Sinne zu überwinden, angelegt. Die andere Frage ist, ob es tatsächlich in der Praxis zu einer Aufhebung kommt. Die Antwort ist jein. Es kam in keinem Fall zu einer Aufhebung der kapitalistischen Ausbeutungsordnung, weil überall der Privatbesitz von Kapital, das heißt die private Verfügungsgewalt über die Ökonomie, ähnlich wie in einer bürgerlichen, liberal konstituierten Demokratie aufrechterhalten blieb. Sie wurde nur mit anderen politischen Herrschaftsformen kombiniert. Nichtsdestotrotz sind meines Erachtens Widersprüche angelegt, die allerdings sozusagen Widersprüche zwischen einer Bewegung, die ihren Herrschaftsanspruch geltend macht und die subjektiv, zumindest vom Anspruch ihrer Basis, vielleicht nicht der Anführer, die können zynisch sein, aber von der Basis her, sich auch in Widerspruch zu diesem Kapital begreift. Nur werden sie sozusagen in diesem Konglomerat von zum Teil zurückgenommenem Staat eher als Rivalitäten ausgetragen. Also es gab im NS-Staat sicherlich starke Rivalitäten zwischen Machtblöcken, zwischen Strukturen, von denen die Kapitalvertreter einer waren. Es kam aber, und es ist natürlich von dieser Seite keinesfalls zu erwarten, dass es zu einer positiven Alternative zum Kapitalismus kommt. Ich glaube, das versteht sich unter uns sowieso von selbst. Ja, vielen Dank. Gibt es zu diesem ja sehr faktenreichen Referat Nachfragen, kurze Nachfragen, Diskussionsbeiträge? Da haben wir nachher Zeit. Ja. Als Anspruch, als Idee, wie sie sich selber begreifen. Natürlich funktioniert Gesellschaft nicht so, wenn Menschen keine nach biologischen Kriterien, nach Rudelkriterien funktionierenden Wesen sind. Wobei dort, wo sich solche Gruppen sozusagen als Affinitätsgruppen, als kleine Gruppen frei organisieren, das heißt sozusagen tatsächlich alle diesem Ideal auch zustimmen und nach ihm leben, wie, was weiß ich, militante Neonazi-Gruppen, funktioniert das zum Teil so, dass sozusagen der Anspruch besteht, in ähnlicher Weise zu funktionieren. Natürlich funktioniert eine Gesellschaft nicht so. Okay. Also ich muss jetzt sozusagen nicht die Nazi-Ideologie insofern erklären, als ich sie rechtfertige oder als sie einen Sinn hat. Man kann sie ja als unsinnig bezeichnen. Erklären ja in dem Sinne, dass eben gesagt wird, Herrschaft braucht nicht Institutionen, die sie vermitteln, das heißt festgeschriebene Rechte und Pflichten des Bürgers, auch als Untertan, das heißt der Bürger in Uniform, der auch mal an die Front geschickt werden kann, die in Gesetzen festgeschrieben sind. Im NS-Staat gab es zwar die institutionalisierte Form. Es gab auch festgeschriebene Gesetze, aber es gab sehr viele Gesetze und Rechtsverordnungen, denen die Generalklausel sozusagen durch Führerwillen oder durch Führerentscheid sozusagen festgeschrieben waren. Das heißt, es gibt die Vorstellung, Gesellschaft kann, könne, was natürlich eine Wahnvorstellung ist, sozusagen ganz natürlich sich zusammenfinden, weil jeder weiß, welches der ihm angewiesene Platz ist, weil man auch gemeinsam, das macht ja sozusagen das Wolfsrudel aus, zusammensteht gegen äußere Feinde und sozusagen dadurch der biologische Überlebenstrieb gegen die äußeren Feinde, sozusagen dadurch, dass man ständig im Krieg mit anderen äußeren Gesellschaften steht, dafür sorgt, dass sozusagen jeder den ihm angewiesenen Platz einnehmen wird. Also das ist die Vorstellung. Ich muss jetzt die Vorstellung natürlich nicht als logische verkaufen, weil das natürlich keine Logik hat, weil es eine menschliche Gesellschaft sich nicht nach biologischen Gesetzen, die nur eine ganz kurze Anmerkung. Ich würde es eher sehen, dass im faschistischen Staat sich der Führer als Ausdruck des Volkswillens präsentiert. Also dass da dass da ideologisch nicht mehr die Notwendigkeit für da ist eigentlich, das über Institutionen zu regeln, weil irgendwie der Führer sozusagen so metaphysisch oder esoterisch halt als der Ausdruck des Volkswillens, also als das, was die Bevölkerung will, eigentlich dasteht. So. Thank you. sehen, aber so ein bisschen müssen wir uns ja schon an die Zeit halten. Und du bist derjenige, der als Erster weg muss. Also auf den Nachtzug hier. Genau. Gut, dann übergebe ich das Wort an Top Berlin. Ja, danke schön. Ja, ich werde nicht über Rechtsextremismus sprechen, aber vielleicht wird sich dann als Blaupause quasi herauskristallisieren, wenn unsere Beschreibungen einigermaßen zutreffen, was der Unterschied sein könnte zwischen demokratischem Nationalismus und Faschismus. Ich konzentriere mich dabei auf Deutschland. Das hat zwei Gründe. Also einmal verstehen wir uns als Top Berlin nicht nur als antifaschistische Gruppe, die dann eben auch zu Nazi-Aufmärschen fährt, um dagegen zu protestieren, weil das einfach die barbarischste Form der von dir schon beschriebenen antikapitalistischen Revolte ist, sondern als antinationale Gruppe. Und deshalb fängt für uns immer die Kritik bei der Nation an. Und da wir im nationalen Rahmen Deutschland leben, formulieren wir die an den deutschen Verhältnissen. Das Problem in dieser nationalen Debatte war ja eher, dass man als antinationaler Linker eine Zeit lang konfrontiert wurde mit einer Analyse und Kritik der Nation, die den deutschen Nationalismus immer wieder zurückgeführt hat auf den Nationalsozialismus. Also der deutsche Nationalismus ist völkisch, ist basiert auf der Volksgemeinschaft, auf der Blut- und Bodenideologie, und das hat sich augenscheinlich geändert, und unser Interesse liegt erstmal darin nachzuvollziehen, wie hat sich das geändert, weil diese Veränderung zu konstatieren, das ist für uns wichtig, um dort auch politisch, strategisch eingreifen zu können, also keine toten Hunde wach zu bellen, aber auch keine toten Hunde anzubellen. Dass der Faschist Nationalist ist, aber der Nationalist nicht notwendig Faschist, das finde ich ist klar. Was ich aber trotzdem, geht es ja darum, innerhalb der kapitalistischen Verwertungsbedingungen und innerhalb des nationalen Rahmens bestimmte Integrationsangebote zu machen. Und wie Deutschland das versucht, wird gerade im Jahr 2009 anschaulich. Wir haben deshalb eine Kampagne initiiert, die so mittelgut angelaufen ist, weil der Gegner auch relativ schwach war. Das ist also dieses wohlbekannte, euch wahrscheinlich wohlbekannte Jubiläumsjahr 2009. Wir sind bei verschiedenen Veranstaltungen aufgetreten und haben dann so erzählt, welche pompösen Feierlichkeiten es geben wird, und in der üblichen linksradikalen Alarmmacherei, würde ich mal sagen. Die Feierlichkeiten zum 23. Mai waren zunächst auch als Mega-Event erdacht, aber dann es sollte ein Autokorso durchs Brandenburger Tor geben und einen Boulevard der Marken, auf dem sich deutsche Unternehmen mit Weltgeltung unter den Linden präsentieren. Das schien dann aber vielen doch zu sehr zu nah an Trödelmarkt und Touristennepp. Man hat das dann sein gelassen. Kurzerhand wurden die zusammengestrichen und umgeplant. Die Frankfurter Rundschau mutmaßte, dass der Kontrast zwischen Märklin-Pleite und Jubeltrubel wohl zu bizarr wäre. Und nun wich also die Party einem weniger ambitionierten, aber desto stärker auf die Gemeinschaft der deutschen Wiedervereinigten zielenden Kurzprogrammatik à la Wetten, dass es gibt den ideellen Gesamtgeschmack, repräsentiert durch Udo Lindenberg, Udo Jürgens, den Kit gibt Thomas Gottschalk, fürs Thema steht Beethovens Neunte und den Anspruch gibt Barenboim und die Ansprache an die Nation hält die Kanzlerin. Auch beim Denkmalschippen kommt man nicht so richtig in Schwung. Es sollte ein Einheits- und Freiheitsdenkmal geben. Solche Daten bieten sich ja immer für politische Kampagnen und Aktionen an. Alle 553 Entwürfe wurden jüngst von der Jury abgelehnt, und dabei sollte es zum 9. November fertig sein. Damit wird es nun nichts. Aber andererseits, was kann der deutschen Nation Besseres passieren, als sich durch permanentes Geschwätz um mögliche Selbstverewigung in den Seelen zu halten, statt sich mit miesen Sockeln und Säulen Häme einzufahren? Gleichzeitig hat sich Deutschland seit dem 3. Oktober im letzten Jahr wieder als Kulturnation auf das Spielfeld gebracht, und ich glaube, das wäre vielleicht auch so ein bisschen der Einsatz von Justin Monday gewesen. Und diese Frage, was es damit auf sich hat, scheint zumindest virulent, weil das seit neuestem immer wieder aus dem Hut gezaubert wird. Deutschland eine Kulturnation. Das soll sich selbst verstehen. Das ist nichts Neues, weil erstmal die Begründung und Legitimation von Nationen, die eben nicht wie die oder faschistische Ideologie es will, natürliche Gebilde sind, sondern Konstruktion schon immer qua Kultur funktionierte und eben auch qua Handelsraum. Neu ist also nicht die Kulturalisierung der Nation selbst, aber ihre aktuelle Form hat sich verändert. Zwischen Arbeits- und Alltagsleben haben sich die Zusammenhänge geändert und die nationale Repräsentation Deutschlands auch. Der Begriff der Kulturnation in Deutschland steht ganz deutlich in der Tradition der Abwehr der Verbrechen des Nationalsozialismus als deutsche Tat. Kultur hat nur der Demokrat allein, das wusste Meinecke, das wusste auch Thomas Mann. Die Nationalsozialisten, das waren die, die die Unkultur waren, keine Kultur hatten. Meinecke schrieb da 1946 dieses bekannte Buch, Die deutsche Katastrophe, in der die Vermassung als Motor dieser Barbarisierung beschrieben wurde, also Vermassung als Gegenbegriff zur Hochkultur. Gleichzeitig gab es im gesamten akademischen Betrieb nach 1945 eine große, beflissene Auseinandersetzung mit Gemälden, Musikstücken, Gedichten. Theodor W. Adorno konstatierte bei seiner Rückkehr in die BRD die erstaunliche Energie, die man Dichtung und allerlei Kunstgebilden widmete, um sie zu enträtseln. Und er kritisierte damals schon, dass Kultur ohne Gesellschaft und das heißt auch ohne Ökonomie und Politik den Rückfall in die Barbarei vertuschen würde. Das gilt heute immer noch. Der Staat hat sich nicht nur in Deutschland gerade als politischer Krisenkapitän hervorgetan, auch in der Kultur hat er sich neu hervorgewagt. Es gibt die Bundeskulturstiftung seit 2002, die ist noch gar nicht so alt. Sie geht auf einen Vorschlag von Willy Brandt zurück, der wurde aber abgelehnt. Damals aufgrund der großen Nähe zum Staat, man wollte die Freiheit der Kunst sichern. Damit ist es nun vorbei. Die direkte staatliche Intervention in die Kunstförderung ist einfach ein Faktum und welche Konsequenzen das hat, dazu werde ich gleich nochmal was sagen. Zumindest damals war es nicht selbstverständlich, dass man diese Bundeskulturstiftung unterstützte, ganz einfach, weil unter diesem kulturkonservativen Argument der Vermassung Kunstförderung des Staates eigentlich immer schon in die Bildungsmisere als Popularisierung führte. Kultur und Konsum schienen, im Wirtschaftswunderland hatte sich dann diese Kulturkritik ohnehin erübrigt. Das zeugte ja auch von Realismus, weil der Begriff des Konsums im Wirtschaftswunderland ideologisch genau das leistete, was die Kultur im Spätkapitalismus nicht mehr leisten konnte. Eine scheinhafte Synthese, eine Befriedung, die weder in der Produktion noch als rechtliche Gleichheit verwirklicht werden sollte. Also damals waren ja beispielsweise Frauen noch nicht rechtlich gleichgestellt. Sondern im Konsum war der Ideologie nach jeder gleich. Klassenübergreifende Werte vermittelte Karstadt, nicht Klopstock. Culture Revisited, der Begriff der Kulturnation geht ja ursprünglich auf das 19. Jahrhundert zurück und das wäre auch, man überspringt ja gegenwärtig in der Geschichtsschreibung den Nationalsozialismus und besinnt sich in Architektur und Politik und es gibt neuerdings ausgerufene Renaissancen des Bürgers wieder auf das 19. Jahrhundert. Aber dieser Begriff, also dem ist ja auch immer nur so ein Stück weit zu trauen, weil dieser Begriff der Kultur ja von der Geschichte verändert wurde und insofern diese ideologische, also es macht für uns keinen Sinn, jetzt gegen das 19. Jahrhundert zu rennen, eine Kritik meinetwegen noch früher anzusetzen und gegen Fichte und Herder zu gehen, weil seitdem sich dieser Begriff Kulturnation durch die ökonomische Veränderung und innerhalb Europas geändert hat. Sicherlich hat das Wort weiterhin einen guten Ruf. Es dient auch weiterhin als Kampfmarke von einer geistig-sittlichen Überlegenheit. Es gibt gleichzeitig ist es auch ausgeweitet. Es gibt eine Esskultur, Wohnkultur, Feierkultur, manchmal auch Frauenschlagenkulturen. Und der Bundestag beschloss aber schon 1986, Kultur sei ein wichtiger Beitrag zur Identitätsfindung. Und der Bundeskanzler versicherte am 18.03.1987, wir sind Industriegesellschaft und Kulturgesellschaft. Die Kultur dient da immer als Bindeglied im Inneren einerseits, also ganz bewusst als Identitätsfindung in der antagonistischen Gesellschaft, dass sie in Universitäten oft noch in fichtischen Konservativismus überlegt und damit sicherlich auch Nähen hat zu rechtskonservativen und rechtsextremistischen Gruppen, mag sein, damit beschäftige ich mich jetzt aber nicht. Es braucht auch keinen Fichte, um gesellschaftspolitisches Interesse zu missachten und den Staat als neutrale Ordnungsmacht anzurufen. Nochmal zurück zur Förderung Deutschlands, also staatliche Förderung der Hochkultur, hat in Deutschland erst seit kurzem mit dieser Gründung der Bundeskulturstiftung begonnen. Sie sollte ursprünglich Nationalstiftung der Künste heißen. Und seit ihrer Gründung 2002 hat sie sich als eine sehr taugliche Produktionsmaschinerie einer kulturalisierten Kritik erwiesen. Sie funktioniert wie in anderen Berufszweigen erst einmal als Man könnte ja finanzielle Fluchtperspektive all derer, die auf dem Markt nicht bestehen können oder wollen, also Künstler, und entwickelte sich zu einem Zentrum kritischer künstlerischer Position. In der Bundeskulturstiftung sind die abgekoppelt von eigenständigen Organisationszusammenhängen und repräsentieren hier eine Sparte staatlich geförderter Kritik, deren Arbeitsprodukte ganz unmittelbar in der Abhängigkeit des Staates stehen. Die Zentrierung kritischer Positionen um die Töpfe nationalstaatlicher Förderung erschafft das Antlitz eines kritischen Nationalismus, der einfach von der für die Politik oftmals die Schwierigkeit hat, dass sozusagen die Fronten nicht klar zu sein scheinen, wobei das eben also einfach eine Veränderung des Kritikbegriffes und eine Veränderung der eigenen Positionierung in diesem Feld bedeutet. Mit dem Begriff der Kultur wird aber andererseits, also neben dieser neuen kritischen, von der Bundeskulturstiftung initiierten Oberfläche, gleichzeitig auch immer mehr als das schrullig und provinziell eigene gemeint. Der Begriff der Kultur zielt aufs große Ganze, aufs Menschheitserbe. Und eine Nation, die nicht nur im Innern für Ruhe, Ordnung und Produktivität sorgen muss, sondern sich auch auf dem globalen Spielfeld nach oben schießen möchte, kann dies nicht ausschließlich mit Unterwerfungsgesten geschehen. Sie expandiert nicht allein durch militärische Intervention, sondern durch Währung und Industrie, durch Markterschließung. Die Kultur ist in diesem Dreieck von wirtschaftlicher Verkehrsform und nationalpartikularen Rahmen einerseits eine Ware wie jede andere, also sie ist ein Exportschlager mit dem unverwechselbaren Label Made in Germany, gleichzeitig aber auch eine politische Legitimationsideologie. Kultur Made in Germany soll in diesem Dreieck so universalistisch sein wie Ware und Geld. Und reklamiert hierfür wird in Deutschland die Hochkultur. Das ist insofern interessant, als dass die Kulturreklame nicht wie zu Zeiten der Kulturnation und der Kulturkritik vom Bildungsbürgertum getragen, sondern das ist meistens in ganz konkreten Fällen, wenn Kultur dabei rauskommen soll, ein professionalisiertes Management und Marketing von Museumsindustrie, Politik, Lobbyisten, Kunstausbildern und Künstlern. Es gibt ein Beispiel, zum Beispiel das Stadtschloss, was gerade in Berlin an die Stelle des Palastes der Republik gesetzt wird. Dort funktioniert diese Anleihe an das 19. Jahrhundert, die Anleihe an die Hochkultur in Deutschland als Massenkultur. Dort wird die Überlegenheit deutscher Hochkultur als Eventcharakter mit nationaler Emblematik aufgemotzt. Auf der Museumsinsel werden also sozusagen Hoch- und Massenkultur national vereint und zum nationalen Themenpark montiert, von der aus der Generaldirektor des preußischen Kulturbesitzes, Klaus-Peter Schuster, die deutsche Museumslandschaft als United German Museums im Kleide eines touristisch massenwirksamen Bildungsauftrags exportiert, unter anderem in ein gigantisches Universalmuseum nach Dubai. Trotz Krise sind 552 Millionen für ein Schloss nicht zu viel. Der Bundesbauminister sagte dazu kürzlich, quer gegen die Wirtschaftskrise wollen wir zeigen, Deutschland ist eine Kulturnation. Hochkultur bedeutet hier aber auch, du darfst nicht sagen, dass die Museumsinsel ein Disneyland ist. Kultur formt und fasst ein nationales Gefühl, in dem die Fußballnationalmannschaft und die Leipziger Schule auf demselben Feld spielen. Der mit dem Stadtschloss errichtete nationalen Themenpark soll, das Schloss soll in sich ein Humboldt-Forum beherbergen. Das soll neben Teilen der Zentral- und Landesbibliothek und den wissenschaftlichen Sammlungen der angrenzenden Humboldt-Universität vor allem die sogenannte außereuropäische Kunst und Kultur beherbergen. Damit ist wirklich außereuropäisch gemeint. Es sollen Objekte an jenen Ort zurücktransportiert werden, wo sie ab dem 17. Jahrhundert einst den Anfang der Sammlung bildeten, nämlich in den Kuriositätenkabinetten des Hohenzollernschlosses. Das markiert genau den Zeitpunkt des brandenburgisch-preußischen transatlantischen Sklavenhandels. Gleichzeitig fallen die letzten Schlossbautätigkeiten in eine Phase der Koordinierung, Beschleunigung und Legalisierung der unter Bismarck einberufenen Berliner Afrika-Konferenz, auf der die Regelungen zur Aufteilung Afrikas unter den europäischen Imperialmächten beschlossen wurden. Die außereuropäischen ethnologischen Sammlungen werden also in ein Gebäude gestellt, das deckungsgleich mit der kolonialen und wissenschaftlich-hegemonialen Sammlungsgeschichte ist. Hier sollen nun die Kulturschätze aus aller Welt zur Demonstration von Weltoffenheit dienen. Was passiert, ist, dass Nicht-Europäisches instrumentalisiert und zur nationalen und europäischen Selbstvergewisserung wird. Und zwar Deutschland stellt sich nicht als ein Land damit spezifisch deutschen Interessen, sondern immer als dieser Universalagent, also jemand, der aus aller Welt die Bühne bildet, aus aller Welt Kolonialware in dem Fall zu zeigen. Es gibt also eine merkwürdige Mischung dort auch von historischer und künstlerischer Repräsentation. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Es gab diese Ausstellung im Martin Gropius Bau, die hieß Die Tropen. Das war so ein Preview, ganz interessant, weil da ganz selbstbewusst Kolonialgeschichte ästhetisiert wird und ganz selbstbewusst gesagt wird, dass man diese Bilder nun endlich von der Herrschaftsgeschichte abspalten kann, weil sie nun endlich als Ästhetik dem Menschheitserbe zufallen. Dieses Bewusstsein trifft ja aber nicht nur die Kulturpolitik, also dieses Bewusstsein, dass Deutschland als Nation auf dem Weltmarkt und in der Kultur der neutrale Vermittler ist, sondern ist ja genau das, was andererseits Angela Merkel als Mittelweg und Lösung des Scheiterns von Sozialismus und Kapitalismus angibt, nämlich die soziale Marktwirtschaft, die man ja seit mehreren Jahren eigentlich zumindest als politisches Kampfwort tot glaubte. Der letzte Punkt, wen Deutschland synthetisiert in dieser Kultur. Morgen eröffnet eine Ausstellung, die heißt 60 Jahre, 60 Bilder im Gropiusbau, wieder von Angela Merkel eröffnet. Es gibt nicht nur, wie der Titel schon sagt, für jedes Jahr ein Bild, sondern zu jedem Jahr und jedem Bild ein Bild in der Bild-Zeitung. Die ist nämlich für diese Ausstellung verantwortlich. Kai Diekmann, Chefredakteur der Bild, sagt, die Bundesrepublik ist eben nicht nur Wirtschafts- oder Fußballwunderland, sondern vor allem auch ein Kunstwunderland. Die Kunst, man kommt dann in die Ausstellung rein und als das Erste, was man sieht, ist an die Wand gepinnt der Artikel 7 des Grundgesetzes, Freiheit von Kunst und Wissenschaft. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Die Kunst wird in der gleichnamigen Ausstellung zur Bewerbung der Politik eingesetzt. Sie wird zum Illustrationspopanz und Aushängeschild der staatlich organisierten und kapitalistisch erzwungenen falschen Freiheit. Das Konzept der Ausstellung bezieht sich, so der Pressetext, auf die Verfassung der BRD und auf Werke, die unter staatlich garantierter Freiheit entstanden. Auf die Frage, warum keine DDR-Maler ausgestellt seien, antwortete man auf der Pressekonferenz: Schließlich ist es ja nicht 40 Jahre DDR, sondern 60 Jahre BRD. Und es sind DDR-Maler in der Ausstellung, all diejenigen, die geflohen sind und so ihre Freiheit verwirklicht haben. In der Freiheit made by capitalism ist die Konkurrenz für jedes Individuum der unausweichliche Zwang, das eigene Leben gegen andere und in Ausnutzung anderer zu gewinnen, auf private Rechnung und privates Risiko. Das ist die Herrschaft der falschen Freiheit. Freiheit ist die modernisierte Staatsreklame, die auf die tägliche Mobilmachung des Individuums im kapitalistischen Alltag zielt. Interessanterweise gibt es da eben auch die Kultur eben nicht mehr wie noch zur Zeit der Kulturkritik und in Teilen auch der ersten nationalsozialistischen Kulturpolitik, diesen Gegenbegriff Kultur versus Kapitalismus, sondern die Kultur wird eigentlich produktiv gemacht für den Wirtschaftsstandort Deutschland und sie wird auch zum Beispiel in den Entwürfen, wie ein Künstler zu sein hat oder wie ein Künstler lebt, produktiv gemacht für neue Formen des prekarisierten Lebens, die eben als eigentlich der Prototyp einer Prekarisierung betroffenen Lohnarbeiterinnen gelten können, also für sich selbst verantwortlich, aus der Krise noch eine Kreativität machen, entsprechend keine Trennung mehr von Arbeit und Freizeit. Gleichzeitig, ich glaube, da sind auch viele von diesem Bündnis, da gibt es eine Menge Identifikationsangebote. Die strukturellen Bedrohungen des verstaatlichten Individuums spiegeln sich ja immer in versichernden Imaginationen von kollektiver Identität wieder. Die strukturellen Bedrohungen von kapitalistischer Individualität spiegeln sich ja politisch oft immer in versicherten Imaginationen kollektiver Identität wieder. Das ist nichts Neues, aber als Substanz nationaler Einheit wird nicht nur, also was neu ist an Deutschland, ist, es gibt selbst bei der Varusschlacht, ich glaube, hier sind auch Vertreter, die dagegen mobilisieren, geht es nicht um die Stärke von Hermann, sondern Hermann wird als Europäer und als Kämpfer für die Freiheit beschworen. Und diese Wendung, dass also Deutschland den Begriff der Freiheit für sich als quasi Natureigenschaft reklamiert, scheint uns zumindest genau diesen Gestus von Rebellion und Integrationsleistung, die der Kapitalismus in Deutschland braucht, zu leisten. Also nachdem Deutschland sich als Aufarbeitungsweltmeister abgeschlossen hat, werden nun auf verschiedenen Kanälen positive Mythen der Vergangenheit und Gegenwart für die Identitätsfindung konstruiert. Und sie legen eben diese Identität auf Freiheit fest. Andere Liga also. Dass Deutschland historisch kein Meister der Freiheit gewesen ist, das scheint nicht Manko und Widerlegung, sondern Vorsprung. Diese von Deutschland intendierte Freiheit aber ist identisch mit der falschen Freiheit des Kapitalismus. Und so fügt es sich günstig, dass wer heute den Kapitalismus angreift, auch Deutschland in seiner Selbstdarstellung angreift. Was es mit der bürgerlichen Freiheit und ihrer Häme und Falschheit auf sich hat, das möchten wir gerne mit euch diskutieren. Also wir wollen euch ganz herzlich zu unserem Kampagnenwochenende einladen. Das wird am 22. und 23. Mai in Berlin stattfinden. Innerhalb des Ums Ganze Bündnisses. Am 22. gibt es eine Veranstaltung zu eben dem Thema mit Nadja Rakowitz und Ebermann. Und am 23. dann eine antinationale Parade am Rosa-Luxemburg-Platz mit, man sagte mir, anschließendem antifaschistischen Stell dich ein. Vielen Dank. Und zwar habe ich mich gefragt, also du hast viel über Kultur geredet und ich habe mich so gefragt, ob du das als Kitt der Nation verstehst, ob die Nation aus der Kultur entstanden ist. Ja und nein. Ja und nein. Aber ja. Mal fragen. Mist, das war nicht abgeschlossen. Warum sind die Grenzen oder wo sind die Grenzen in den letzten 150 Jahren in der BRD oder für die Kernas entstanden sind? Das hat ja meine Nutzung gehabt. Ach so, aber ich habe ja nicht gesagt, die Nation kommt aus der Kultur, sondern die Kultur ist der Kitt der Nation. Ich würde ja nicht monokausal sagen, die Kultur, darum habe ich dir auch auf den kapitalistischen Verwertungszusammenhang hingewiesen, dass die Nation ein kulturelles Konstrukt ist, natürlich nicht, sondern sie ist nur Kitt, weil sie in einem antagonistischen Verhältnis was zu schlichten hat. Also sie ist jetzt zu subjektiviert, ja, aber wenn es dieses antagonistische Verhältnis nicht gäbe, hätte sie auch nicht den Funktion als Kitt.